www.cuba.de. Guten Tag. Ja, Telefonfallwerk Nord, schönen guten Tag. Ha? Wir hatten eine kleine technische Störung. Wir mussten ein paar Server neu hochfahren. Jetzt sind nicht alle Leitungen sauber kalibriert. Mhm. Das kann sein, dass nicht alle Informationen rüberkommen, wenn Sie mit jemandem telefonieren. Ach so. Sind Sie noch dran? Ja, ja. Okay. Ah ja, ich bin... bin noch dran. Ich bräuchte mal ein paar Sprechproben. Also erzählen Sie einfach mal was, dass wir das hier schnell einstellen können, weil der Frequenzbereich leicht verschoben ist. Der wird verschoben, das merke ich mit Ihrem Sprechen. Wissen Sie? Wie? Das ist ein bisschen unsauer, das hackt und knackert, auch rauscht auch in der Leitung. Ach, das sehen Sie, dann wirkt sich das so auch aus. Ja, das, das rauschen, knistern. Ja, und dann Aussetzer im Hintergrund, ne? Ach so. Gut, können Sie mal ein bisschen tiefer sprechen, dass ich da die unteren Frequenzbereich auch einstellen kann? Tiefer möchte ich sprechen, sagen Sie. Ja? Ich habe gar nicht solche tiefe Also so tief sprechen Sie sonst nicht. Nee, dann ist in Ordnung. Nein. Und jetzt nochmal ganz kurz. Keiner so tief, nein. Nochmal ein bisschen höher. Ach, Sie, wollen Sie mich jetzt leimen oder was? Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich einfach an uns, ne? Schaltwerk Nord. Bei Aqua oder was? Wie bitte? Bei Aqua. Nee, nicht bei Aqua. Bei wem denn? Ja. Schaltwerk Nord, bei Sigma Schaltwerk Nord ist. Hello, this is Carl Kuppich from New Jersey, and you are listening to blog.uber.de. Danke, Karl. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe mittlerweile vom Blogcast. Ich bin René und wie immer mit dabei unsere sexy Radiostimme Stefan. Hallo Stefan. Hi. Ja, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Jetzt finde ich es auch, wie, dass es so ist. Die sexy Radiostimme? Ich muss mich doch dran gewöhnen. Ja, aber ich lebe jetzt damit. Du lebst jetzt damit. Genau. Ja. Eingehend haben wir gehört den Carl Kuppich aus New Jersey. Für alle, die es nicht wissen, das ist derjenige, der uns den Soundteppich zur Verfügung stellt. Und Carl hat mir eine Mail geschrieben, dass er unseren Blog mit Alta Vista übersetzt und liest. Das ist doch mal was, oder? Ja, auf so eine Idee musste erstmal kommen. Ich hoffe, es ist was Interessantes für ihn dabei. Und ich hoffe, dass Alta Vista unsere Sendung nicht beim Übersetzen entsinnt, wenn wir einen Sinn haben. Ja, er liest sich das bestimmt durch und denkt, was ist denn jetzt daran lustig? Ja, oder vielleicht wird die Sendung dadurch noch lustiger. Du meinst den Blog? Er liest die Sendung, den Blog, ja. Den Blog. Ja, der Podcast, wie du schon gesagt hast, ist jetzt die dritte Folge mittlerweile. Und einige haben uns gefragt, da ist vorne und hinten, wenn sie sich das anhören, Werbung dran. Da können wir nur da mal richtig stellen jetzt an dieser Stelle. Die Werbung ist nicht von uns, sondern das ist Werbung für Podshow. Und zwar ist es der Anbieter, auf dessen Webspace wir die Sachen ablegen dürfen. Und damit habt ihr auch den Vorteil, ihr könnt die dort kostenlos runterladen und uns entstehen keine Kosten. Von daher denken wir, könnt ihr mit der Werbung leben. Die ist ja auch nur ganz kurz. Genau, es sind ja maximal 30 Sekunden insgesamt, wenn ich richtig geschaut habe. Aber kurioserweise haben einige auch gedacht, dass die dazugehört. Nein, aber wie gesagt, die ist nicht von uns, die ist von dem Anbieter. Und da haben wir auch nichts dagegen, solange wir das dann kostenlos dort zur Verfügung stellen dürfen. Ja, also damit ihr euch dran gewöhnt, wir haben vor, jeden Monat zweimal zu erscheinen. Das heißt, ihr könnt euch auf zwei Folgen pro Monat freuen. Obwohl wir weit mehr machen würden oder könnten, weil wir regen Zulauf auf dem Blog haben und somit auch immer was zu berichten hätten. Also angefangen hat er alles mit dem Kalando-Beitrag, der sehr, sehr gefragt war. Das sehen leider immer nur wir in unseren Auswertungen. Deswegen teilen wir euch das ja jetzt mit. Und gefolgt wurde der Kalando-Beitrag dann vom Xavier Naidoo-Beitrag zur Fußball-WM. Danke. Danke heißt es richtig. Und auch sehr gut gelaufen ist der BVG oder die ganze BVG-Geschichte, die aus mehreren Beiträgen bestand. Wir werden das in den Shownotes dann nochmal verlinken, die Beiträge. Ja, und da hat sich ja sogar ein Ex-Controletti gemeldet. Das heißt, es lesen auch Leute, die wir eigentlich damit ansprechen wollen. Aber so ist es doch richtig gut, oder? Ein BVG-Ex-Controletti hat sogar auf einen unserer Beiträge reagiert. Du bist schon ganz in der BVG vertieft. Du kannst an gar nichts anderes mehr denken. Und du hast ja auch einen Beitrag am Laufen, der sehr gefragt ist. Absolut, dagegen sind Kalando, BVG und Xavier Naidoo nichts. Denn hier geht es um drei Buchstaben E, W und T, sage ich nur. Für alle, die es nicht wissen, also in dem Beitrag geht es darum, um die Bundesliga, die ja jetzt wieder begonnen hat. Und ja, zur aktuellen Lage ist zu sagen, dass ja der Rechteinhaber gewechselt ist. Früher war es Premiere und ab jetzt zeigt Arena die Bundesliga. Und das Ganze hat natürlich auch Folgen für die Kunden. Und zwar brauchen die in den meisten Fällen neue Technik. Und ja, damit bin ich nicht so einverstanden. Deshalb habe ich auch diese Beiträge geschrieben. Das sind 3 mittlerweile. Und bei den ganzen Problemen bin ich nicht der Einzige, so wie das zeigt. Weil heute Morgen waren es 32 Kommentare. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie in einem Beitrag. Boah, nee. Das ist heftig. Und es sind wirklich auch viele EWT-Kunden, die dort ihren Frust loswerden wollen. Ja, sogar ein Premiere-Mitarbeiter hat sich gemeldet, dem das alles nicht nützt. Er hat zwar ein super günstiges Premiere-Mitarbeiter-Abo, aber er kann die Bundesliga auch nicht gucken, weil er halt bei EWT ist. Der ganze Ärger, worum es da geht, ist halt, EWT verlangt für die Bundesliga satte 20 Euro, inklusive einer sogenannten Strafgebühr. Wer die Bundesliga über EWT gucken muss, braucht auch einen neuen Receiver und kann seinen alten Premiere-Decoder nicht mehr nutzen. Und das ist halt der ganze Frust der Kunden. Und zum Vergleich, in anderen Kabelnetzen außerhalb von EWT kostet es in der Regel 15 Euro. Und das ist schon heftig, finde ich. Und deshalb, wie schon auch erwähnt, kommt die Bundesliga für mich erstmal nicht mehr in Frage. Noch eine kuriose Geschichte dazu. Über das Kontaktformular hat einer geschrieben, seine Abo-Bestellung praktisch aufgegeben, weil er dachte, wir sind EWT. Quasi. Genau, also er hat mir alle seine Daten gegeben. Und das fand ich schon ganz schön kurios. Also da hat er quasi gedacht, er ist bei der EWT, dabei war er nur im Blog von Juba.de. Du Stefan, ich finde das gar nicht so kurios, weil ich habe das ja schon mal mit dir erlebt, dass du verwechselt wurdest. Und zwar war das in einem Promat gewesen. Genau. Da wurde Stefan, wir sind in unserer Pause in den Promat gegangen. Ich weiß nicht, was du damals gucken wolltest. Irgendwas hast du gesucht und standst vor den Regalen und da kam ein älteres Pärchen an und wollte von Stefan bedient werden. Und die haben auch nicht locker gelassen. Stefan hatte ihnen einmal mitgeteilt, dass er nicht in diese Abteilung gehört. Und das war den beiden älteren Herrschaften egal, weil sie meinten, es ist ja egal, ob er aus der Abteilung ist oder nicht. Er könnte sie auch bedienen, wenn er aus einer anderen Abteilung kommt. Ja. Ja, und Sie haben den Auftritt, du hattest Adidas stand ganz gut auf seinem Shirt drauf, ne? Genau, aber ich hatte die gelbe Promarktfarbe an. Und das war wahrscheinlich das Signal für die. Ein anderes Thema, was nicht unbedingt mit einer Verwechslung zu tun hat, sondern da handelt es sich eher um einen Austausch. Ich hatte als vierten Beitrag, also das war am 7. März gewesen, hatte ich mal darüber geschrieben, dass ich im Spiegel von einer Kindesentführung, es war nicht wirklich eine Entführung, es war ein Austausch, da wurde in Dresden ein Kinderwagen vor einem Kaufhaus abgestellt und wie die Eltern wieder rauskamen, war der Kinderwagen samt Kind, nee, der Kinderwagen war noch da, das Kind war nicht mehr drin. Also die Geschichte, die hat mir wirklich die Nackenhaare aufgestellt und da hatte ich halt meinen Bericht drüber geschrieben. Ja, und jetzt vor kurzem haben die Eltern reagiert. Als ich den Kommentar gelesen habe, dass es sogar die Eltern waren, da habe ich Gänsehaut bekommen. Ja, und die Eltern suchen immer noch. Der Vorfall ist von 1985. Das Kind ist mittlerweile schon sehr alt. 21 müsste es sein. Wer will, kann das nochmal nachrechnen. Und wer will, kann auch den kompletten Beitrag nochmal lesen. Und in den Kommentaren zu diesem Beitrag ist dann auch der Link der Webseite von den Eltern, wo sie immer noch aktiv nach ihrem Kind rufen, wo nochmal der ganze Vorfall aus ihrer Sicht aufgeschlüsselt ist. Also schaut das euch einfach mal an. Der Link, der ist in den Shownotes. Genau. Also doch eine, wie sagt man, sehr emotionale Geschichte. Auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt auch noch erfreuliche Sachen. Ja. Denk mal an die Süddeutsche Zeitung. Teilen Sie uns mit. Genau. Genau. Wir sind berühmt mittlerweile. Wir stehen in der Süddeutschen Zeitung. Und nicht irgendwo in der Ecke unten links, sondern im Beitrag über Angela Merkel. Stellt euch das mal vor. Richtig. Eine Viertelseite. Ja. In einer Zeitung mit einer Auflage von, oder mit Verkaufszahlen von über 400.000 Zeitungen. Ja, und wir stehen sogar im ersten Absatz. Und das ist, also wir fühlen uns dadurch schon ganz schön geehrt, oder? Absolut, also man muss auch dazu sagen, das Foto, also die Frau auf dem Foto ist Angela Merkel und nicht etwa einer unserer Blogger. Nur, dass es mal richtig gestellt wird. Nicht, dass da zu Verwechslung kommt. Genau. Also eigentlich geht es in dem Beitrag ja auch hauptsächlich um Angela Merkel. Ja, und du wirst aber zitiert drin. Die ganze Arbeit, Stefan, die ganze Arbeit, das nächtliche vorm Rechner sitzen, hat sich gelohnt. Richtig. Also so eine Ehre, da merkt man zum ersten Mal, da ist es einem bewusst geworden, dass sich die ganze Arbeit wirklich gelohnt hat. Aber was haben wir jetzt davon? Zulauf. Wir haben gesehen, es ist Zulauf, genau. Der Tag. Lass uns doch gleich die neuen Zuhörer, die aufgrund dieses Artikels gekommen sind, lass uns die doch einfach mal willkommen heißen. Ja, willkommen im Blog von juba.de. blog.juba.de. Und, was man auch dazu sagen muss, der Tag, an dem der Beitrag erschienen ist, war der Tag mit den meisten Zugriffen auf unserem Blog. Das heißt, für die Süddeutsche Zeitung, eure Zeitung wird gelesen. Hi, ich wollte einfach mal dieses Ding hier testen. Wäre vielleicht schön, ich weiß nicht, ob es bei ZipGate überhaupt möglich wäre, dass man nicht die Nummer hört, sondern wirklich private Ansage. Naja, okay, tschö. Ja, das war unser erster Audiokommentar, den wir gekriegt haben. Vom Peter. Peter, schön, der sagt oder? Mir irgendwas. Peter, ja, unser Peter. Der Peter. Der Admin-Peter. Stimmt, der hat ja geschrieben, er ist so stolz, Admin zu sein. Ja, und auch ihr könnt uns Audiokommentare hinterlassen, wie der Peter. Und ihr werdet dann ja auch gespielt, wenn ihr wollt. Es sei denn, ihr sagt hinten dran, aber bitte nicht spielen, nur vorlesen, ne? So, und zwar... Dann machen wir das auch. Spielen wir trotzdem. Ja, ihr könnt uns, wie der Peter es getan hat, anrufen unter der 030 20 23 6803. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an blog@juba.de. Ihr könnt die Kommentarfunktion in den Beiträgen benutzen oder das Kontaktformular auf der Webseite unter blog.juba.de. Also wir freuen uns über Feedback, ne? Auf jeden Fall. Wir haben beim letzten Mal Kultur versprochen und das wollen wir jetzt auch halten. Jetzt kommt Kultur. Schön zuhören. Kam aus dem Süden irgendwann. Einsam streifte ich umher. Ich war ein junger brauner Bär. Hallo, Ratschau, I'm JJ One. Für euch sing ich diesen Song. War ein Fremder ganz allein. Suchte ein Land zum Glücklichsein. Man jagte mich, ich war unerwünscht. So mancher hatte mich beschimpft. Der 26.06.2006 war kein guter Tag für alle Bärenfreunde, denn an diesem Tag ist JJ One erschossen worden, in Bayern von einem Jäger wahrscheinlich. JJ One wurde 2 Jahre alt, er kam aus Italien über Österreich nach Deutschland, hat dort sein Unwesen getrieben, er wurde schnell als Problembär abgestempelt und ja, Tierschützer wollten ihn irgendwie fangen und in eine sichere Umgebung bringen, aber leider hat es Bayern anders gesehen und man hat ihn erschossen. JJ One ist tot und aus diesem Grund hat eine Maria ein Abschiedslied für ihn geschrieben mit dem Titel Allora Ciao, was wir auch gerade noch im Hintergrund hören und das Ganze sozusagen als letzte Ehre für Bruno den Bär. Wer mehr über das Lied wissen möchte oder den Text auch haben möchte oder auch die MP3 kostenlos runterladen möchte, der kann es tun unter www.brunolied.de im Internet. Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Dort findet ihr alles zu diesem Song. www.brunolied.de. Wer nicht weiß, was ein Bär ist, dem helfen wir jetzt einfach nochmal zu. Erklärt. Ein Bär ist mittelgroß. So groß. Guck mal, wie groß. Oder ganz groß, so groß wie ich. Schwarz sieht der aus. Der hat schwarze Farbe. Nur schwarze Farbe. Der Bär hat 4 Beine. 1, 2, 3, 4. Nein, der ist nicht lieb. Ja, man muss weglaufen. Aber wenn der Bär nach unten guckt, dann muss man nicht wegrennen. Weil wenn er weiß, dann muss man wegrennen. Fischen ist ein Bär. Und was noch? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, abschließend zum Thema Bär ist noch zu sagen, es gibt ja in Berlin auch einen Bärenverein. Dort engagiert sich meine Mutter, die ist sogar die Vorsitzende vom Verein Berliner Bärenfreunde e.V. Und wer mehr darüber wissen will oder wer zum Beispiel mal den Bärenzwinger in Berlin Mitte am Kölnischen Park besuchen möchte, der kann weitere Informationen finden unter www.berliner-bärenfreunde.de und dort findet er alles weitere. Und der Link steht auch wie immer in den Shownotes. Ja, ich würde sagen, das war's für heute auch schon. Wir sind jetzt schon am Ende. Der Mann, Leo das ging holt ja mich schnell. Schon. Der Leo holt mich schon. holt mich schon zum Essen. Warte mal. Was willst du sagen? Das Essen ist fertig. Ja, okay, Essen ist fertig. Also, dann sind wir auch schon am Ende. Wir haben wieder die gut 20 Minuten voll gekriegt. Auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass es euch genauso gut gefallen hat wie die ersten Folgen. Richtig, und teilt uns das einfach mit, lasst es raus, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Genau, und da noch eine Überraschung. Eine uns bekannte Mitarbeiterin unserer Firma wird sich da vielleicht wieder erkennen. Ruft doch einfach mal an. Ja, genau, hört rein. Stefan, sag nochmal alles an, wo man wie und wie man überhaupt zu uns Kontakt aufnehmen kann. Genau, also per E-Mail sind wir erreichbar über blog@jura.de. Ihr könnt die Kommentare oder das Kontaktformular benutzen im Blog oder ihr ruft einfach an auf die Mailbox 030 202 36803. Genau, die jetzt auf die Stimme von Andrea warten. Leider sind wir noch nicht so weit. Sind wir noch nicht. Schade, schade, schade. Nächste Folge. Wir drücken die Daumen. Hörsterin. Hörsterin. Peter, der sagt mir irgendwas. Peter, ja, unser Peter. Was, hör auf, hast du echt nicht gehört? Dann spiel ich ihn dir mal vor. Hi, hier ist der Peter. Oh, warte mal, ja. Störung. Ja, trotzdem kacke, ey. Ja, oder vielleicht wird die Sendung dadurch noch lustiger. Du meinst den Blog? Die Sendung, den Blog. Ja. Den Blog, genau. Schnitt. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Ex-Controletti. Ein BVG Ex-Controletti hat sogar auf einen unserer Beiträge kontrolliert. reagiert. Stimmt. Steht hier auch auf meinem Zettel. Hörst du drin? Get this podcast and more great ones like it on the High Performance Podcast Delivery Network from Podjo and Limelight Networks. I love it.